Die Sender werden von den Politikern kontrolliert, von den Politikern aus den Hauptparteien. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Marius. Unser heutiges Thema ist KuchenTVs Kritik an der GEZ. Das Thema mit der GEZ ging ja gerade in den letzten Jahren immer wieder durch die Medien. Ist ein ganz kontroverses Thema mit Leuten, die sogar bis ins Gefängnis gehen. Und er kommentiert das halt ein bisschen und sagt seine Meinung dazu. Jo, Freunde der Zwangsabgaben, heute geht es mal um die sogenannte GEZ-Gebühr. Aber was ist das eigentlich? Die GEZ oder auch Gebühreneinzugszentrale ist ein Inkassounternehmen, welches die Beiträge für die Öffentlich-Rechtlichen einzieht und verwaltet. Von 1972 bis Ende 2012 kam es hierbei darauf an, wie viele Fernseh- oder andere technische Geräte zum Abrufen eines Senders vorhanden waren. Seit dem 01.01.2013 ist das aber vollkommen egal. Jeder Haushalt muss 17,50 Euro im Monat an die GEZ zahlen, außer einige Gruppen, die davon befreit sind, beispielsweise Arbeitslose, welche Hartz IV beziehen. Wie viele sicherlich wissen, bin ich kein großer Fan von dieser Zwangsabgabe und wenn man sich die Zahlen mal so anguckt, scheinen das viele ebenfalls nicht zu sein. So gab es alleine 2015 insgesamt 25,5 Millionen Mahnbescheide und 720.000 Zwangsvollstreckungen. Ja, wenn man sich gerade diese Zahlen anschaut, dann wird auch wieder klar, wie umstritten oder unbeliebt diese ganze GEZ-Geschichte eigentlich ist. Ich meine, die ganzen Mahnbescheide, die da rausgehen und dann im Endeffekt auch die Zwangsvollstreckung sind halt schon extrem viele und da steckt natürlich auch ein großer Arbeitsaufwand hinter und zeigt natürlich, wie wenig Interesse oder ja wirklich Zustimmung in der Bevölkerung eigentlich für diese GEZ-Zwangsabgaben eigentlich ist. Was ich krass finde, ist die Anzahl von diesen GEZ-Verweigerern. Eigentlich wurde es in den Medien immer so thematisiert, dass es wirklich super, super wenige Leute gibt, die GEZ nicht zahlen oder absagen, dass es so marginal ist, wirklich GEZ nicht zu zahlen. Aber 25 Millionen Leute, wirklich, das ist mehr als ein Viertel der gesamten Bevölkerung. Also mit den 25 Millionen muss man natürlich auch nochmal vorsichtig sein, denn wir haben hier nur die Zahl für Mahnbescheide. Da weiß man noch nicht genau, ob das halt quasi die gesammelten Mahnbescheide sind, die im gesamten Jahr quasi rausgehen, also auch für eine Person mehrere, oder ob das wirklich 25 Millionen Leute sind, die eben nicht zahlen wollen und jeder kriegt einen einzelnen Bescheid. Das lässt sich daraus nicht ziehen und ich glaube eher, dass damit alle Mahnbescheide genannt werden, die überhaupt verschickt werden, also eben auch Du meinst, das heißt, mehrere für eine du Person. meinst, dass viele Leute, die diese Mahnung bekommen haben, haben danach doch gezahlt. Das heißt, tatsächlich, es gibt viel weniger tatsächliche Verweigerer als wirklich Anzahl der Mahnungen. Ja, ich glaube schon, dass es weniger gibt, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt wenige sind, sondern es sind auch schon viele und ich kenne das aus eigener Erfahrung auch. Ich zahle eben auch die GEZ. Ich war eine Zeit lang davon befreit als BAföG-Student und habe dann im Nachhinein eben auch Post eben bekommen von denen. Und dann schicken die halt auch relativ schnell quasi Mahnbescheide raus. Das lässt sich dann aber auch in der Regel relativ gut klären. Das ist schon so, dass im Zweifelsfall auch eine Person eben mehrere kriegt, aber das heißt nicht, dass die auch tatsächlich dann irgendwie ein Problem verursachen oder so, wenn man eben mit denen abspricht, ich zahle die schon oder habe die schon gezahlt mit in der WG etc. pp. Der Plan dahinter ist allgemein wohl, dass man durch diesen Beitrag weiterhin öffentlich-rechtliche Sender anbieten kann, welche sich durch diese Einnahmen finanzieren und nicht durch Werbung. Das Lustige ist, dass diese Sender ja trotzdem Werbung schalten, weniger als andere, aber sie tun es trotzdem. Ja, das ist richtig. Also je nachdem, um welche Uhrzeit man eben auf ARD, ZDF zum Beispiel im Fernsehen guckt, gibt es durchaus noch Werbung. Die sind in der Regel auch kürzer als bei den privaten Fernsehsendern. Auf der anderen Seite ist halt auch das, was er sagt, dann auch richtig, dass man eben nach 8 Uhr, glaube ich, eigentlich gar keine Werbung mehr hat. Und wie findest du das so? Ist das ehrlich, dass sie tatsächlich doch mit dem Programm Geld verdienen? Ich finde, die sollten auch gar kein Geld verdienen können damit, sondern die sollten eigentlich gucken, dass am Ende die mit null rauskommen. Ja? Also, dass die einfach alles Geld, was die zur Verfügung gestellt bekommen, auch wirklich benutzen und nicht darüber hinaus noch mehr Geld einnehmen, um das dann eben auch noch in Gehälter für irgendwelche Prominenten oder sowas zu stecken. Was in diesem Video nicht thematisiert wird, ist, dass diese Sender, so vor allem ZDF, haben auch Vertriebsfirmen wie ZDF Enterprise, die Rechte auf ZDF-Programm vertreiben und das ist auch eine Gewinnquelle außer der Werbung und das finde ich auch ein bisschen fraglich. Im Prinzip habe ich nichts dagegen, dass sie Geld verdienen, aber ich verstehe nicht, warum das dann von der Bevölkerung finanziert werden sollte, ohne dass die Bevölkerung dann etwas außer dem Programm zurückbekommt. Aber dennoch merkt man auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie eben nicht unparteiisch senden, sondern Beiträge so raushauen, wie es ihnen lieb ist. In der Ukraine-Krise wurde sehr oft falsch berichtet oder irgendwelche Halbwahrheiten verbreitet. Und ob das absichtlich ist oder nicht, bei so einem Umsatz muss man einfach genug Geld haben, um seine Quellen zu prüfen. Aber auch hier wird ebenfalls eher russlandkritisch berichtet, während die USA immer besser davon kommt, auch wenn diese mal wieder sehr viele Zivilisten getötet haben. Man bezahlt also dafür, dass eine Berichte so gedreht und gewendet werden, wie es der Vorstand der Sender so haben möchte, und alleine das finde ich als Bürger nicht gerade richtig. Also das, was er da gerade als letztes anspricht, da stimme ich ihm vollkommen zu. Sender und gerade welche, die eben diesen Anspruch der Neutralität haben, sollten auf jeden Fall alle Fehler von Politikern, egal von woher die kommen, von Firmen, von Unternehmen, wie auch immer, gleichermaßen beleuchten und nicht nur die Sachen, die einem eben gefallen. Aber er zeigt das ja durchaus ganz gut an unterschiedlichen Beispielen, dass eben je nachdem, was gerade quasi politisch interessant ist, eben auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen da eine ganz klare Neigung haben, was okay ist, was nicht okay ist und in welche Richtung mehr beleuchtet wird. Und das dürfte eigentlich überhaupt nicht sein. Falls ihr jetzt meint, dass das gar nicht so stimmt, im Vorstand der Sender sitzen zu einem großen Teil Politiker von CDU, SPD. Seine eigene Partei schlecht reden? Ja, eher nicht so. Dann lieber die eigenen Standpunkte vertreten. Das erklärt alles. Die Sender werden von den Politikern kontrolliert, von den Politikern aus den Hauptparteien. Und natürlich wollen sie keine Kritik bei diesen Sendern haben. Ja, das ist ein ganz großes Problem eigentlich, weil damit diese Unabhängigkeit eigentlich nicht mehr richtig gegeben ist. Und das zeigt auch, warum da so viel Interesse ist, von der Politik eben diese GEZ weiterhin zu behalten. Denn das ist eine tolle Möglichkeit, eben irgendwie Einfluss auf die Medien zu nehmen, egal in welche Richtung das jetzt ist. Also sollten sich die Parteien, die Großen, irgendwann ändern, kann die nächste Partei darauf Einfluss nehmen und so weiter. Da muss man, glaube ich, erstmal auch die Geschichte der Öffentlich-Rechtlichen kurz angucken. Eigentlich wurden sie in der Nachkriegszeit gegründet für die Entnazifizierung von Deutschland. Und sie waren auch Teil dieses Prozesses, genauso wie die Parteien. Es wurde so aufgebaut, es gibt Parteien, die Meinung des Volkes vertreten. Und durch diese Parteien werden auch dieser Prozess gesteuert. Und das Rundfunk ist Teil von diesem Prozess. Und mittlerweile verlieren diese Volksparteien auch ihre Bedeutung. Das kommt auch dazu, dass die öffentlich-rechtlichen Medien auch ihre Bedeutung verlieren. Und das kommt alles dazu, dass das ganze System überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber was da auch noch reingespielt hat, ist eben, dass man damals gesagt hat, okay, wir müssen eben die Vernetzung in Deutschland ausbauen. Das heißt, dass eben jeder Zugriff auf das Fernsehnetz hat. Und das ist ja schon seit langer Zeit abgeschlossen und ich würde auch mal sagen, dass die Entnazifizierung schon lange abgeschlossen ist. Von daher ist eigentlich genau das Ziel, das damals eben die Grundlage für die GEZ war, schon lange erreicht und trotzdem haben wir die eben noch. Unter anderem wegen den Dingen, dass die Politiker da weiterhin Einfluss nehmen können. Und das ist ja halt genau das, was eigentlich die GEZ verhindern sollte, nämlich Einflussnahme von Politik zu stark auf die Bevölkerung. Da dem Sender natürlich auch komplett egal sein kann, ob denn jetzt irgendwer dazu sieht, senden diese Fernsehprogramme größtenteils den größten und unnötigsten Schrott im ganzen Fernsehprogramm. Wenn man so viel Geld hat, warum dreht man nicht mal irgendwas Vernünftiges, anstatt ein Programm anzubieten, das maximal irgendwelche 80-Jährigen in Altersheimen anschaut? Ja, er spricht eigentlich was ganz Gutes an, dass man da schon sehr, sehr viel Geld hat und eigentlich extrem viel damit machen könnte und nicht nur eben Fernsehen, das laut seiner Meinung eben nur auf Ränder zugeschnitten ist. Und was ganz schön ist oder ganz spannend ist, was er da anspricht, ist, dass es so ein ähnliches System, wo eben staatliches Fernsehen irgendwie existiert oder staatliche Mittel ins Fernsehen fließen, gibt es in England und die kriegen das halt hin. Die machen sehr, sehr geile Serien, wie zum Beispiel Sherlock, was ja auch hier sehr, sehr erfolgreich war, wo eben auch Mittel vom Staat hinkommen. Aber und das passiert in Deutschland leider nicht. Aber muss ich KuchenTV ein bisschen widersprechen. Es gibt schon ab und zu gute Filme im öffentlich-rechtlichen Sender. Und es gibt viel schlimmeres Fernsehen, zum Beispiel in Italien ist es schlimmer, in Russland ist es auch viel, viel schlimmer. Aber die Effizienz ist natürlich überhaupt nicht optimal. Was du über die Briten sagst, stimmt natürlich, aber da muss man nicht vergessen, dass sie Programme auf Englisch machen und dadurch haben sie sozusagen einen internationalen Markt. Englisch ist die internationale Sprache und ihr System ist anders aufgebaut. Im Fernsehrat oder in diesem Hauptgremium sitzen keine Politiker da. Da sitzen die Produzenten, da sitzen wirklich Medienprofis, die sich mit dem Thema auskennen. und die sich dafür interessieren. Deswegen haben sie sowas wie iPlayer jetzt auf BBC, so eine Mischung aus Mediathek und YouTube, super vorgeschrittenes Thema. Und deswegen haben sie diese digitale Revolution viel, viel schneller kapiert und entsprechend reagiert. Ja, aber du beschreibst ja was ganz Schönes, dass eben wie es sein sollte und nicht wie es ist. Das heißt, es wäre ja durchaus möglich, auch in Deutschland da eben Profis reinzusetzen, aber leider tun wir das nicht und das ist ja genau das, was auch in dem Video kritisiert wird. Anders als viele Personen in Deutschland bin ich aber tatsächlich gegen eine komplette Abschaffung der GEZ-Gebühr. An sich ist die GEZ und das, wofür sie eigentlich steht, öffentlich-rechtliche und freie Sender zu haben, eigentlich gut und auch wichtig für uns. Nur die Umsetzung ist halt einfach der letzte Schrott. Deswegen wäre ich eher dafür, dass man sagt, wer drin bleiben will, bleibt drin und der Rest darf einfach rausgehen. Wenn man das ganz extrem machen will, könnte man die Sender auch für Haushalte, welche ausgestiegen sind, einfach sperren, wie auch immer man das umsetzen will. Ebenfalls bräuchte man in Online-Mediatheken einen Code, um zugreifen zu können. Ja, er bringt da eigentlich ein paar ganz gute Vorschläge, dass man eben das quasi wie so ein On-Demand, also wie Netflix oder sowas, wie so ein Service anbietet, dass man das nur noch benutzen kann, wenn man das eben zahlt und dass es freiwillig wird. Und ich halte das eigentlich für eine ganz gute Idee und für eine spannende Idee, denn damit würde man dafür sorgen, dass eben die Öffentlich-Rechtlichen wirklich gutes Fernsehen oder Radio, wie auch immer, liefern müssten, damit sie eben Zuschauer oder Menschen haben, denen ihr Programm gefällt. Und dann gäbe es auch kein Problem mehr mit, für wen das genau gedacht ist. Also die könnten sich halt wirklich auf eine Zielgruppe einschießen und wenn es eben genug alte Menschen gibt, denen das sehr, sehr gut gefällt, was jetzt schon da läuft, dann sollen die das weiter gucken. Und diejenigen von uns vielleicht, unsere Generation, die damit nichts anfangen kann, die sollen eben raus und einfach weiter Netflix gucken. Also ich finde das eigentlich ein ganz guter Vorschlag. Ja, aber ich glaube, das ist zu idyllisch. Ich bin ein bisschen skeptischer, was die Zukunft angeht. Ich glaube, wie wir schon gesagt haben, ist der einzige Grund, warum GEZ immer noch existiert in dieser Form, ist der Wille von den Politikern. Aber ich glaube, in der letzten Zeit, vor allem nach dem Trump-Sieg, sehen Sie schon, dass Fernsehen eigentlich kein Einflussmittel mehr ist. Und sie verstehen, dass mit YouTube, mit Social Media, mit solchen Kanälen wie wir, die Zuschauer ihre Welle viel, viel besser erreichen kann. Und das wird dazu führen, dass sie, glaube ich, in dieser oder in der nächsten oder in der übernächsten Legislaturperiode GZ schon abschaffen würden. Bei AfD steht es schon im Programm. Und das ist ein super, super populistischer Schritt. Kannst du dir vorstellen, Demonstration gegen Abschaffung der Steuer? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird tatsächlich bald alles sehr, sehr demokratisiert und dass die Politiker schon bald bei solchen YouTube-Kanälen wie wir dabei sein werden. 2013 hat Angela Merkel schon Le Floyd-Interview gegeben, aber ich glaube, in 5 Jahren wird es ganz, ganz Mainstream sein, dass Politiker bei unabhängigen Online-Medien dabei sein werden. Das sehen wir in Amerika zum Beispiel, wo Jill Stein oder Bernie Sanders bei Young Turks ständig dabei waren und tatsächlich vor allem Bernie Sanders wurde von The Young Turks groß gemacht. Er hatte wirklich keine Zeit bei CNN oder bei Fox und trotzdem war er auf dem Bundesniveau. Ja, ich finde das, was du da ansprichst, ist eigentlich ganz spannend, dass eben viel in die neuen Medien geht, eben auf YouTube, weil man da eben auch viel mehr von unserer Generation erreichen kann. Das Problem ist, dass gerade diese Unabhängigkeit, gerade wenn ein Medium immer mehr an Gewicht bekommt, dann ist es halt immer schwierig mit der Unabhängigkeit. Und ich bin mir halt sicher oder finde deine Überlegung da ganz interessant, dass die GEZ abgeschafft wird, eigentlich ganz, ganz spannend. Das Problem ist einfach, dass diese Grundidee von der Unabhängigkeit oder von unabhängigen Medien eigentlich eine schöne Sache ist. Und ich würde mir eher wünschen, dass man irgendwie einen anderen Weg findet, wirklich wieder an unabhängige Ich Medien zu kommen, anstatt Politiker in diese ich, ich, ich, ich, ich, ich glaube, das Problem ist halt, hier sehen wir einen Kampf oder Konfrontation von einem sozialistischen System und kapitalistischem System. Sozusagen so, was ist GEZ? Das ist sozialistisches System. Und Sozialismus ist nicht effizient. Eine schöne Idee, aber es ist absolut ineffizient. Und kapitalistische Projekte oder so eine wirklich private Projekte werden immer sozialistische Projekte zumindest qualitätsmäßig bekämpfen. Im Endeffekt geht es um das Publikum. Was will das Publikum gucken? Und wenn das Publikum sieht, ja, dieses Produkt gefällt mir besser, dann gehen Sie dahin. Und Internet ist so, es ist nicht wie Fernsehen, es ist grenzlos. Das meine ich. Es ist reine Wirtschaft, leider. Aber gut, was denkt ihr? Wird GZ in der nächsten Zeit abgeschafft? Ja, oder habt ihr Ideen, wie man es anders machen könnte? Schreibt uns das einfach in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Vorschläge. Ciao, einen schönen Tag noch. Tschüss.